Die Hochwasserlage bildet auch heute den Schwerpunkt unserer Sendung. Die Stationen Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Tschechien haben wir vorgesehen. Anschließend schalten wir nach Berlin, wo Bundeskanzler Schröder zu einem internationalen Krisengipfel zur Bewältigung der Hochwasserschäden ins Kanzleramt geladen hat. Zuvor hatte Schröder in seiner Eigenschaft als SPD-Vorsitzender auf einer Parteikonferenz um die Umsetzung des Harz-Konzepts geworben, auch dazu ein Bericht. Im polnischen Krakau haben mehr als 2 Millionen Menschen eine Messe des Papstes besucht und in unserer Sonntagskolumne geht es um die rot-grüne Begeisterung für Kommissionen und Arbeitsgruppen. Schließlich der Hintergrund Wirtschaft, er befasst sich gegen 18.40 Uhr mit Strukturproblemen des Wohnungsbaus in den neuen Bundesländern. Auch wenn in Dresden heute die Pegel weitergefallen sind, spricht die sächsische Landesregierung nicht von Entwarnung, denn der Pegelstand der Elge liegt immer noch deutlich über früheren Rekordmarken und die Deiche sind aufgeweicht. Das bekamen heute flussabwärts von Dresden die Einwohner von Torgau zu spüren. Dort brach ein Deich und die Elbe überflutete Häuser und Straßen. Die Tageszusammenfassung von unserer sächsischen Landeskorrespondentin Alexandra Gerlach. In Torgau haben die Helfer, darunter 100 Taucher, am Nachmittag den verzweifelten Kampf um die Sicherung eines völlig durchweichten Deiches verloren. Bereits am Mittag war der Deich trotz umfangreicher Stabilisierungsmaßnahmen nach Angaben des Innenministeriums weich wie ein Pudding und sehr gefährdet. Vorsichtshalber hatte man in der vergangenen Nacht Evakuierungen in der Region fortgesetzt. Auch das Krankenhaus von Torgau war geräumt worden. Nördlich der Stadt stehen nunmehr seit dem Nachmittag die Ortschaft Großtreben und der rechtselbische Stadtteil Döhlen großflächig unter Wasser. Die Stadt Torgau selbst ist bislang trocken. Allerdings gestaltet sich die Lage kompliziert. Da das Hochwasser wohl an der Stadt vorbeigeflossen ist, nun aber auf halber Strecke in Richtung Wittenberg über einen Nebenfluss wieder in Richtung Torgau fließt, von Norden aus sozusagen zurück zur Stadt. Zur Stunde wird ein neuer Damm errichtet. Aus dem sächsischen Krisenstab gibt es zugleich auch gute Nachrichten. In Sachsen fallen die Pegel von Schöner bis Torgau, doch die allgemeine Lage bleibt katastrophal. In Pirna, Dresden, Meißen, Riesa und anderen Gemeinden an der Elbe geht es nun darum, Vorkehrungen zu treffen, damit keine Krankheiten ausbrechen. Während die Flut geht, kommt nun das Grundwasser und setzt sich in den Kellern fest. Statiker und Hochwasserexperten vom Technischen Hilfswerk kommen nun zum Einsatz. Sie sollen begutachten, welche Keller bereits ausgepumpt werden können und welche lieber geflutet bleiben sollten, bis das Wasser von alleine wieder geht. Vielerorts besteht nun die Gefahr, dass Gebäude aufschwimmen, also wie ein Korken oder ein Stück Holz auf dem Wasser liegen. Ein weiteres Problem sind die zahlreichen geborstenen Heizöltanks. Mehrere Feuerwehrtrupps, ausgerüstet mit Umweltschutztechnik, sind nun dabei, das ausgetretene Öl zu binden und zu entsorgen. In Gebieten, wo das Wasser langsam abfließt, dürfen die Bürger wieder in ihre Häuser. Dort macht sich übel riechender brauner Elbschlamm breit. Es riecht vergammelt und nach Diesel. Bevor dieser Schlamm betonhart wird, muss er abgespült werden. Doch angesichts der immer noch hohen Pegelstände der Elbe weiß man nicht, wohin damit. Der Schlamm ist gesundheitsgefährdend und daher gibt es bereits offizielle Handlungsanweisungen an die Bürger für die Aufräumarbeiten. Unbedingt sind dabei Handschuhe und Stiefel zu tragen. Hautkontakt mit dem Schlamm sollte möglichst vermieden werden. Nach wie vor sind zahlreiche Gemeinden vor allem in den oberen Elbtälern und im Müglitztal nicht erreichbar. Viele Orte haben weder Strom noch Gas noch Wasser. Rund 40.000 Menschen sind derzeit evakuiert, aber diese Zahl verändert sich ständig, da nach wie vor Bewohner in Sicherheit gebracht werden müssen, während andere zurückkehren dürfen in ihre Häuser. In Pirna wird eine Zeltstadt auf dem Sonnenstein belegt. Über 42.000 Helfer aus allen Bereichen sind derzeit in den Hochwassergebieten im Einsatz und auch die Hilfsbereitschaft der Bürger ist überwältigend. Viele wollen spenden und so langsam entstehen erste Sammelstellen für Sachwerte. Das Land Sachsen ist dabei, eine Lebensmittelreserve einzurichten. Im Moment wird der Bedarf ermittelt. Man möchte versuchen, eine Fehlverteilung auszuschließen, damit es nicht wie in Meißen zu einem Überangebot an Lebensmittelspenden kommt, für die dann weder Kühlmöglichkeiten noch Logistik vorhanden sind. Hinzu kommen gleich mehrere internationale Hilfsangebote. Am Nachmittag wurde in Leipzig eine Transportmaschine mit Hilfsgütern aus Russland erwartet. Polnische Einsatzkräfte sind seit Tagen mit besonders leistungsfähigen Pumpen in Meißen eingesetzt. Und Frankreichs Botschafter ließ es sich nicht nehmen, heute ein Hilfsangebot des französischen Präsidenten für schweres Räumgerät und andere Materialien persönlich in Dresden zu übermitteln. Sachsens Ministerpräsident Milbrath empfing heute EU-Kommissionspräsident Prodi zu einem Kurzbesuch in Sachsen. Nach einem Helikopterflug über die Überschwemmungsgebiete ging es in den Gesprächen um europäische Hilfsgelder für die Flutopfer. Sachsen möchte erreichen, dass jährliche Zuwendungen der Europäischen Union an den Freistaat in Höhe von rund 1 Milliarde Euro für die Beseitigung der Katastrophenschäden eingesetzt werden dürfen. Darüber hinaus sollen Sondermittel beantragt werden. Einmalige Sonderzahlungen allein, so der sächsische Europaminister Tillich heute, würden das Problem nicht lösen. Soweit Alexandra Gerlach. Während in Dresden die Menschen also vorsichtig damit beginnen, sich Gedanken um die Aufräumarbeiten nach der Jahrhundertflut zu machen, sind flussabwärts die Einwohner vieler Orte in Sachsen-Anhalt noch mit dem direkten Kampf gegen die Wassermassen beschäftigt. Besonders prekär ist die Lage nach wie vor in Bitterfeld und dort ist uns nun Ulrike Greim zugeschaltet. Frau Greim, wie ist der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist so, dass sich die Lage hier in den letzten Stunden dramatisch zugespitzt hat. Die Mulde, die ja mit Macht in ihr altes Bett zurückfließt, hat dieses Tagebau-Restloch Gotsche gefüllt. Seit Tagen haben die Helfer versucht, durch Sandsäcke einen Deich zu bauen. Vorhin kam die Meldung, der Deich ist gebrochen. Das Wasser fließt nun also im Moment noch nicht in die Innenstadt, aber die ist latent bedroht. Die Südteile der Stadt sollen ja schon unter Wasser stehen, zum Teil 1,50 Meter hoch. Die Stadt ist evakuiert. Allerdings sind viele Leute, die in den letzten Tagen evakuiert worden sind, wieder zurückgekehrt und nun kam nochmal der dringende Aufruf von der Polizei, die Stadt auf alle Fälle zu räumen. Es sollen sich nur noch die dort aufhalten, die tatsächlich helfen können. Aber vorhin noch saßen einige Leute auf ihren Balkonen und haben Kaffee getrunken. Vor wenigen Minuten hat es eine Krisensitzung des Katastrophenstabs gegeben. Der hat nun komplett die Regie abgegeben an die Bundeswehr. Die ist allein hier in Bitterfeld mit 600 oder 700 Soldaten vor Ort. Die haben nun die Aufgabe, diesen Damm irgendwie wieder abzudichten oder das Wasser aus der Gotsche umzuleiten, damit es nicht in die Innenstadt fließt. Helfer werden überall noch dringend gesucht. Vor allen Dingen, weil die Helfer, die vor Ort hier sind, erschöpft sind. Zigtausend Sandsäcke wurden gefüllt. Auch die ganze letzte Nacht über sind sie noch zu den Deichen gefüllt. Geflogen worden mit den Bundeswehrhelikoptern. Ich habe vorhin mit einem Bundeswehrchef gesprochen, der seit letzten Montag in einem Einsatz ist und in den Nächten nur wenige Stunden geschlafen hat. Es ist so, dass die Helfer, die zum Teil von Bayern und von Niedersachsen hierher kommen, ankommen und vor allen Dingen die vor Ort kräftig mithelfen und sich dann vor Ort mal eben ein paar Stunden hinlegen, selbst wenn die Helikopter fliegen, die ja ohrenbetäubenden Lärm machen, dann stehen sie wieder auf und machen weiter. Vielen Dank, Ulrike Greim, für diese Einschätzungen. Von Sachsen-Anhalt weiter nach Brandenburg, wo sich das Hauptaugenmerk weiterhin auf die Lage rund um den Ort Mühlberg richtet. Karl-Heinz Smuder ist unser Landeskorrespondent. Herr Smuder, ist das Schlimmste für Mühlberg überstanden? Das kann man nicht genau sagen, aber Optimisten sprechen vom Wunder von Mühlberg. Aber von einem Wunder kann noch keine Rede sein, obwohl heute Morgen der Pegelstand am südlichsten Zipfel Brandenburgs stagnierte und der Wasserstand nun stündlich um 2 Zentimeter fällt. Der Ort sollte aufgegeben werden, doch am Samstag haben sich die Einsatzkräfte gemeinsam mit Ministerpräsident Matthias Petzek entschieden, noch einmal den Kampf aufzunehmen gegen die Elbeflut. Rund 7000 Menschen in Mühlberg und Umgebung sind am Donnerstag und Freitag evakuiert worden. Doch die Bundeswehr, die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk. Rund 1000 Helfer haben seit gestern Nacht mit Tausenden von Sandsäcken den Deich bei Mühlberg um 30 Zentimeter erhöht, mit Hubschraubern natürlich, weil niemand den Deich betreten kann. Zur Stunde haben Taucher damit begonnen, an den Deichen zur Elbe hin Folien zu spannen, damit der Wall nicht weiter aufweicht und dem gewaltigen Wasserdruck standhält. Sollte der Pegel auf den Stand von 7,50 Meter fallen, normal sind 2,40 Meter, dann könnte man daran glauben, heißt es in Mühlberg, dass der Ort verschont bleibt. Jetzt hat die Oder eine Höhe von etwa 9,80 Meter. Anders sieht die Situation in der Prignitz aus, im Nordwesten Brandenburgs. Dort steigt das Wasser weiter an. Zahlreiche Lkw transportieren Sand. Militärkonvois bringen Soldaten zu den Deichen. Fieberhaft wird ein 13 Kilometer langes Deichstück von knapp 1200 Helfern um einen halben Meter erhöht. Die Bevölkerung wurde in der Prignitz aufgerufen, ihre Lastfahrzeuge zum Transport von Sandsäcken zur Verfügung zu stellen. Die Zeit drängt. Die Flutwelle wird am Mittwoch erwartet. Morgen beginnt die Stadt Wittenberge damit, Schwerkranke aus dem örtlichen Krankenhaus in Sicherheit zu bringen. Im Notfall droht 20.000 Menschen die Evakuierung. Vielen Dank, Karl-Heinz Smuder. Und wir blicken über die deutschen Grenzen hinaus. In Ungarn kämpfen die Menschen derzeit gegen das heranrollende Donauhochwasser, also das Wasser, das vor Tagen in Bayern und Österreich eine Spur der Verwüstung hinterließ. Auch hier werden in vielen Orten Sandsackbarrieren errichtet. Doch Budapest selbst fürchtet keine weitreichenden Überflutungen. Hier sind die Dämme nach Behördenangaben hoch genug. In Tschechien gehen die Pegelstände derweil weiter zurück. Doch nun wird das Ausmaß der Schäden sichtbar. Aus Prag berichtet Christoph Schäffer. In den Tagen des Hochwassers sind in Tschechien mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Über 200.000 mussten evakuiert werden. Auch über das Ausmaß der materiellen Schäden durch das Jahrhunderthochwasser in Tschechien gibt es mittlerweile erste Schätzungen. Die Katastrophe von 1997 wurde auf jeden Fall übertroffen. Mindestens 64 Milliarden Kronen Gesamtschaden werden jetzt vorhergesagt. Das sind über 2 Milliarden Euro. Auch Tschechiens Ministerpräsident Wladimir Spidla nimmt auf Einladung von Bundeskanzler Schröder an dem Hochwassergipfel in Berlin teil, neben den Regierungschefs von Österreich und der Slowakei sowie EU-Kommissionspräsident Romano Prodi. Die Erwartung des tschechischen Premiers Wladimir Spidla an diesem Gipfel. Die EU wird uns so helfen, als wären wir bereits Mitglied. In dieser Notlage ist die Osterweiterung der Union bereits Realität. Bei einem Besuch in Prag am Freitag hatte Romano Prodi dem EU-Kandidatenland Tschechien bereits finanzielle Hilfen zugesagt, insgesamt 58 Millionen Euro. Davon jedoch kommen 48 Millionen aus dem Strukturfonds und waren Tschechien bereits für andere Projekte der Regionalentwicklung zugesagt worden. Bisher also sind nur 10 Millionen Euro von der EU tatsächlich zusätzlich für die Hochwasserkatastrophe in Tschechien vorgesehen. Allein die Instandsetzung der Prager Metro jedoch wird voraussichtlich 60 Millionen Euro verschlingen. Ein Drittel des Streckennetzes ist vollgelaufen, Tunnel sind gebrochen, ein Dutzend Stationen komplett überflutet. Für zerstörte Straßen und Brücken in ganz Tschechien müssen mindestens 120 Millionen Euro veranschlagt werden und auch die Schäden in der Landwirtschaft liegen bei über 70 Millionen. Noch gar nicht abzusehen ist das Ausmaß der Zerstörungen an historischen Gebäuden. So wurde die historische Altstadt des südböhmischen Český Krumlov komplett überflutet. Das einzigartige Ensemble aus dem 13. Jahrhundert gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Von der UNESCO selbst aber sind für die Restaurierung von über 350 Häusern nicht mehr als 50.000 Dollar zu erwarten. Das reicht gerade mal für ein paar Fassadenanstriche. Dass die Europäische Union auf Fälle wie die gegenwärtige Flut finanziell nicht vorbereitet ist, beklagt Kommissionspräsident Romano Prodi. Er plädiert für die Einrichtung eines Katastrophenfonds. Soweit Christoph Schäffer aus Prag. Die Beseitigung der Schäden, die das Hochwasser angerichtet hat, wird also Milliarden kosten. Darüber besteht kaum noch ein Zweifel. Wie können diese Lasten verteilt werden und wer kann etwas zahlen? In welcher Größenordnung kann sich die Europäische Union verantwortlich zeigen? Fragen wie diese stellen sich nicht nur die Verantwortlichen in Deutschland, sondern auch in den benachbarten Staaten, die vom Hochwasser getroffen wurden. Vom Beispiel Tschechien haben wir gerade gehört. Bundeskanzler Schröder hat heute die Außenminister aus Tschechien, aus Österreich, der Slowakei sowie EU-Kommissionspräsident Prodi zu einem Hochwassergipfel nach Berlin geladen. Der Gipfel läuft noch. Volker Finthammer ist unser Korrespondent in Berlin. Was ist denn zu erwarten? Ja, Frau Engels, Tempo, Tempo scheint zumindest erst einmal die Devise des Kanzlers zu sein. In den letzten Tagen hat Schröder bezüglich der Hilfsmaßnahmen ziemlich zugelegt. Der Gipfel wurde sehr schnell hier in Berlin eingerufen, um überhaupt über die konkreten Hilfsmaßnahmen sprechen zu können. Heute Nachmittag ja schon hat Gerhard Schröder auf der SPD-Parteikonferenz eigentlich zu den Plänen der Harz-Kommission reden wollen. Aber auch da hat er sich des Themas Hochwasser angenommen und es natürlich als eine nationale Aufgabe beschrieben, die Probleme zu bewältigen, so wie dies auch zuvor Bundespräsident Johannes Rau getan hat. Schröder kam, wie gesagt, gar nicht anders daran vorbei, die Solidarität mit den Betroffenen zu kunden und für die breite Solidarität zu danken. Diese Jahrhundertflut, und das ist, lasst mich das so sagen, das Hoffnungsvolle an der Situation, hat all jene eines Besseren belehrt, die behaupten, Solidarität, soziales Handeln seien in unserer Gesellschaft unmodern geworden. Der Aufbau Ost sei in den betroffenen Regionen um Jahre zurückgeworfen worden. Vielerorts müsse wahrscheinlich neu begonnen werden. Deshalb müsse eigentlich für alle klar sein, dass man da schnell und intensiv helfen müsse, kurzfristig und unbürokratisch, sagte Schröder, um die Folgen der Flutwelle zu beseitigen. Die wirtschaftliche Kraft Deutschlands sei groß genug dafür, um diese Aufgabe zu schultern. Und bereits morgen wird das Kabinett ja zu einer Sondersitzung zusammentreffen, um weitere Hilfsmaßnahmen zu beraten. In jedem Fall würden ausreichende Mittel mobilisiert, sagte Schröder. Und hatte zuvor im Interview der Woche im Deutschlandfunk dazu erklärt, ob über den Solidarpakt 2, das ist eine schwierige Technik, das hinzubekommen, oder außerhalb dessen, das ist nicht die entscheidende Frage, wie es auch jetzt nicht die entscheidende Frage ist, Haushaltsfragen zu diskutieren oder gar parteipolitisch zu kritisieren. Vor gut einer Stunde hat im Bundespresseamt das Treffen der europäischen Minister begonnen. Das Kanzleramt steht ja heute am Tag der offenen Tür den Besuchern offen. Angereist sind Österreichs Kanzler Wolfgang Schüssel sowie die Ministerpräsidenten von Tschechien und der Slowakei, Wladimír Spidla und Mikuláš Zurinda. Als Vertreter der EU ist der Kommissionspräsident Romano Prodi angereist, der sich zuvor ja in Begleitung von Außenminister Joschka Fischer im ostdeutschen Hochwassergebiet selbst über die Lage informiert hat. Wir konnten es ja hören, er hat mit dem sächsischen Ministerpräsidenten geredet. Gemeinsam will die Runde natürlich über konkrete Hilfsmaßnahmen beraten. Im Deutschlandfunk hatte Schröder die Zielrichtung des Gesprächs der Regierungschefs mit dem Kommissionspräsidenten so beschrieben. Wir werden mit ihm zu reden haben, weniger über neue Programme, als vielmehr, wie wir die Mittel im Strukturfonds, im Kohäsionsfonds, soweit sie dafür vorhanden sind, wie wir die Mittel auch in der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik unbürokratisch und ohne Festlegung auf einzelne Projekte, was es bisher gegeben hat, für die Linderung der Not einsetzen können. Es geht also um eine schnellere Mobilisierung der Mittel, etwa die Fördermittel, die für Ostdeutschland zur Verfügung stehen bis zum Jahr 2006. Die sollen den Gesprächen zufolge früher und schneller abgerufen werden können, um praktisch vor Ort helfen zu können. Das gilt natürlich nicht nur für Ostdeutschland, sondern für die anderen betroffenen Länder auch. Vielen Dank, Volker Fintamer. Und zur Frage der Finanzierung der Hochwasserschäden auch unser Kommentar um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Themenwechsel, eben klang es schon an. Bevor Gerhard Schröder sich mit seinen internationalen Gästen dem Hochwasser widmete, hatte er zuvor die eigene Partei zu einem ganz anderen Thema auf Linie gebracht. Eine SPD-Parteikonferenz segnete das Konzept zur Reform des Arbeitsmarktes ab, das die sogenannte Hartz-Kommission am Freitag offiziell an die Regierung übergeben hatte. Axel Brauer-Rabinowitsch hat für uns bei der heutigen Konferenz zugehört. Die Führungsgremien der SPD haben heute die Vorschläge der Hartz-Kommission einhellig gebilligt, sie als so wörtlich unseren Weg zu mehr Beschäftigung übernommen und ihre rasche Verwirklichung zugesagt. Auf der Parteikonferenz in Berlin verband Kanzler Gerhard Schröder dies mit scharfen Angriffen auf Kritiker aus Opposition und Wirtschaft. Seinen Herausforderer Edmund Stoiber griff er dabei frontal an. Wer dieses Reformwerk als Gequatsche bezeichnet, der hat jeden Anspruch auf Ernsthaftigkeit in der Debatte verspielt. Er hat den Anspruch verspielt, Verantwortung für unser Land zu übernehmen, weil es ihm ausschließlich um das Wohlergehen der eigenen Partei und nicht um das Wohlergehen unseres Volkes geht. Er sei auch enttäuscht über die ablehnenden Reaktionen von BDA und BDI, den Bundesvereinigungen von Arbeitgebern und Industrie, klagte der Kanzler und fügte hinzu: Lass das nach, diesen Reformansatz zu blockieren. Ihr schadet unserer Volkswirtschaft und ihr schadet den Betrieben, die Mitglieder eurer Organisationen sind. Dabei habe die Hartz-Kommission fantasievolle Vorschläge unterbreitet, die SPD jetzt Wirklichkeit werden lasse. Es ist eben machbar, sich unseren Zielen nach viel mehr Beschäftigung auf diese Weise zu nähern. Wir werden deshalb alles Notwendige zur Umsetzung tun, und wir werden in diesem Prozess, wo es so sehr auf politische Führung ankommt, genau die übernehmen. Kanzler und SPD-Gremien forderten alle gesellschaftlichen Gruppen auf, sich für die Realisierung des Hartz-Konzepts zu engagieren und es nicht zu zerreden. Zudem müsse die Wirtschaft die behaupteten 1,5 Millionen offenen Arbeitsstellen den Arbeitsämtern melden, damit sie besetzt werden könnten. Schröder machte deutlich, dass eine alleine auf die Gewinne der Anteilseigner ausgerichtete Unternehmenspolitik, wie sie aus den USA herüberschwappe, mit Sozialdemokraten nicht zu machen sei. Das wollen wir in Deutschland nicht haben, liebe Freundinnen und Freunde. Jene Balance zwischen Kapital auf der einen Seite und Arbeit auf der anderen Seite, die werden Sozialdemokraten nicht aufgeben. Darauf kann sich jeder und jede verlassen, liebe Freundinnen und Freunde. Benötigt werde eine neue, dem Gemeinwohl verpflichtete Unternehmenspolitik, forderte der Kanzler, der immer wieder von langem Beifall unterbrochen wurde. In der Aussprache stützten alle führenden Sozialdemokraten das Hartz-Konzept. Nordrhein-Westfalens Regierungschef Clement verlangte eine nationale Anstrengung und meinte: Wer sich da abseits stellt, der muss im Abseits bleiben. Zuvor hat der SPD-Generalsekretär Franz Müntefering versichert: Wir wollen keinen Tag und keine Woche verloren geben in dem Bemühen, zusätzliche Arbeitsplätze in Deutschland möglich zu machen.